so glauben nur. Dein Heiland saget, ich will's tun. Ihr pflegt die Gnadenhand noch willigst auszustrecken, denn Kreuz und Leiden dich erschrecken. Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband. Er stärkt, was schwach, und will das niedre Dach der armen Herzen nicht verschmähen. Darunter gnädig einzutreten.